Tu mir einen Gefallen und verbrenn's ja. Ich mach dann Loch in dein Fenster. Brech dir den Stern ab, du Nase, und schmeiß dich vor uns auf die Straße. Paper Jam F. Direkt das Weiß. Nummer 11 ist da. Wir brauchen hier echt kein Superstar. Keine Fleischbären, Amis, kein Bravo-Rap. Kein Dieter Bohlen, kein ähnlicher Depp. Paper Jam geht in die 11. Runde. Wir sind zwar noch nicht in aller Munde, aber vielleicht ist das auch ganz gut so. Steigender Bekanntheit sinkt wohl das Niveau. Paper Jam Folge 11. Ruhe, Herr Teidelberg, 2003. Kraft fließt akustisch. Earth's Crew, 2003. Rap mit zwei Seiten. In allen Stimmungslagen, die wehen und fragen. Seit Kindertagen blind gefahren und niemals hinterfragen. Zeiten ändern sich, Abgründe, die sich auftun. Zu lange Maustruhen, Reserven langsam verbraucht nun. Im Kampf mit dem Kopf. Neben der Not die Angst besiegen. Ich hoffe, du weißt, die nahe leben und tot beieinander liegen. Zu viele Leute, die den Scheiß auf andere geben. Doch ich bleib auf meinen Wanderwegen, meinem Kampf vergeben. Doch die, die noch etwas anders sehen, bekräftigt meine Texte, projizieren sich bildlich in dein Gedächtnis. Begleiten dich, wenn du alleine bist, meine Sicht. Nicht mehr und nicht weniger, als mein Leben verpackt im Reim in sich. Denn ich höre viel, möchte gern Pseudo-Weisheiten und gern auf Leid scheißen. Doch was tun in diesen Eiszeiten? Mein Sein zeigen, zeitgleich weiter reinschreiben. Bis zwei Zeilen ewigem Reichtum im geistigen Reich gleichen. Sichtweisen, die sich um dich reißen, zu viel schreiten, mit Hand und Stift schreiben, wie außer sich scheinen. Nur deine Gedanken bleiben, Momente an sich reißen, vom Verstand befreit sein, loslassen auf andere Weise. Sichtweisen, die sich um dich reißen, zu viel schreiten, mit Hand und Stift schreiben, wie außer sich scheinen. Nur deine Gedanken bleiben, Momente an sich reißen, vom Verstand befreit sein, loslassen auf andere Weise. Jeder Tag wirkt auf mich wie mentaler Kampf, Toleranz ist Mangel. Ich beschwer mich nicht über Qualen, Krampf, suche nach Halt zwischen geblendeten Geistern. Keiner will es raffen, es gibt nun mal nur einen Meister. Zu viele fühlen sich von purer Wahrheit beleidigt, durchkommt bei Dreistig. Wenige sind gesegnet mit einzig peinlich klein. Ich schiff von Rassen Richtung Horizont, zuversichtlich, dass er lange betete Sieg wohl kommt. Hindernissen, Sturm und Regen auf unseren Wegen, dies bleibt unversucht, mit oder ohne Gottes Segen. Mein Kopf beugt sich nun, der Realität bestürzt. Das Leben ist die Suppe und die Suppe ist verwürzt, blutrot, witzig mein gesamtes Inneres begreift. Doch, das am Ende niemand von uns Gewinner ist. Vergangenheit sind Tod und Not, die Zukunft Nebel. Ein von Seelenheil wird auf Erden niemals Rede sein. Was ich jeder Satz, den ich sag, schon Empörung geerbt hat. Lyrically, shit is hitting drastic. No hesitation in the world of frustration. This is where poetry applies a lot. No hesitation. No hesitation in the world of frustration. Sichtweisen, die sich um dich reißen, zu Pflicht schreiten, mit Hand und Stift schreiben, wie außer sich scheinen. Nur deine Gedanken bleiben, Momente an sich reißen, vom Verstand befreit sein, loslassen auf andere Weise. Sichtweisen, die sich um dich reißen, zu Pflicht schreiten, mit Hand und Stift schreiben, wie außer sich scheinen. Nur deine Gedanken bleiben, Momente an sich reißen, vom Verstand befreit sein, loslassen auf andere Weise. Sichtweisen, die sich um dich reißen, zu Pflicht schreiten, mit Hand und Stift schreiben, wie außer sich scheinen. Nur deine Gedanken bleiben, Momente an sich reißen, vom Verstand befreit sein, loslassen auf andere Weise. Sichtweisen, die sich um dich reißen, zu Pflicht schreiten, mit Hand und Stift schreiben, wie außer sich scheinen. Nur deine Gedanken bleiben, Momente an sich reißen, vom Verstand befreit sein, loslassen auf andere Weise. You gotta watch what you say in these days and times. Du willst reich und irren werden. Fake, fake, fake, Dieter Bohlen. Ansonsten ruf uns an und laber ein bisschen Scheiß. 9, 12, 12, 5, 419, 54, 170. Du findest das lustig? Wie wir auch. Denn wir können von uns sagen, Paper Jam, das Kaiser von ganzer Welt. Weshalb du von dir sagen solltest. Ich bin der coolste Mensch auf der Welt. Check mal das Brachkörchen mit ein bisschen Teil von der Sonnenbank. Der Zimmerperten in diesen Tequilas in Tonnentank. Anfang 20 nach der Volksschule ging's ins Autohaus. Vom Erstgehalt in Golftüren fürs Leben ins Aus und Braus. Klar geht der aus sich raus, aber nur nach Wochenplan. Die Woche zieht sich so lala bis zum Kino-Donnerstag. Stand bis in den Abend circa 40 bis 100 Mark. Jedes Mal Mädels am Start von 14 bis 15 Jahren. Gefundenes Fressen für unseren Deppen, den Pausenclown. Der meint, man braucht gepierste Augenbrauen, um gut auszuschauen. Zu glauben, dass er mit seinen Tricks die besten Chicks verlockt. Obwohl beide was gemeinsam haben und zwar nix. Es läuft gut, man will ein Diss, ein paar lockere Fix haben. Dann seufzt er sich Muder mit beschissenem Wodka bepumpt. Klappt nix, er an der Bar versumpft und die Nase rumpft. Wird den nächsten Typ ohne Warengrund jedes Haar gekrümmt. Er wurde nach Stress oft wiederbelebt und am Kiefer genäht. Vom Schadensersatz hat er sein VW wieder mal tiefer gelegt. Ja, er hat viel zu erzählen, verpackt dies in Wortwitz. Nur ist ein Riesenproblem, der reicht gerade mal bis zum Sportsitz. Er braucht stupide Beweise wie Bankdrücken und Eisenbiegen. Genügend Frauen lassen sich dann entzücken, dass ich scheiße lieb. Er ist und bleibt der derbste Honk. Ich bleib einfach ich selbst, ey Mann. Alter, wer sonst? Geht uns ein Horn! Ey, was ist los mit euch? Halt die Fresse, du Spaß! Versteht ihr sowas, Leute? Geht uns ein Horn! Ey, was ist los mit euch? Halt die Fresse, du Spaß! Versteht ihr sowas, Leute? Geht uns ein Horn! Ey, was ist los mit euch? Halt die Fresse, du Spaß! Versteht ihr sowas, Leute? Geht uns ein Horn! Ey, was ist los mit euch? Halt die Fresse, du Spaß! Wow, hier kommt mal wieder der Powermann aus dem Bauerverband. Die Number One, nicht die Frauen in der Sauna an Land. Der lausige Gauner, der mit der Wende des Trauern erfand. Und glaub, alles war besser, als die Mauer noch stand. Hier kommt der Typ, der schon damals viel bewiesen hat im Bibelkreis. Bei schwulen Doktor Spiechen im Fingleib dieses Schwein. Ich beobachte alles mit meinen Igel-Eyes und fang dann wieder an zu heulen, wie wenn ich Zwiebel schneide. Hier ist wieder der, ich lieb den Mietverein und Lieferwagen. Im Malerbetrieb und am Wochenende die Mieter waren die ganzen Typen. Die mir im Gay-Club in die Glieder fahren, frei wie Peter Pan, und meine Frau darf das nie erfahren. Biedermann, Herr Biedermann, eigentlich lieber Mann. Seit vielen Jahren organisiert er daheim den Widerstand. Der gegen links die Lieder sang, rettet recht vor dem Niedergang. Denn wenn ein Kamerad mal Hilfe braucht, dann geht's ein Bieber an. Aber ehrlich, ihr wisst doch ganz genau, wie schwer das ist, wenn man als Herdentier von seinem Vater erfährt, was Sperma ist. Wenn man Müller heißt und jeden Morgen aufwacht im Pferdemist. Wenn man vom Lehrer Ärger kriegt und der Vater ihn noch stärker fickt. Ärgerlich, du kriegst es daumendick, denn man braucht dich nicht. Und eines Tages verlierst du im Dunkeln noch dein Augenlicht. Das glaubst du nicht, man haut dich hin, du kriegst nie das Hauptrecht. Denn hauptsächlich bist du und bleibst du im Augenblick, das Augenlicht. Geht uns ein Horn, ey, was ist los mit euch? Halt die Fresse, du Spaß, versteht ihr sowas, Leute? Geht uns ein Horn, ey, was ist los mit euch? Halt die Fresse, du Spaß, versteht ihr sowas, Leute? Geht uns ein Horn, ey, was ist los mit euch? Halt die Fresse, du Spaß, versteht ihr sowas, Leute? Geht uns ein Horn, ey, was ist los mit euch? Halt die Fresse, du Spaß, versteht ihr sowas, Leute? Geht uns ein Horn, ey, was ist los mit euch? Halt die Fresse, du Spaß, versteht ihr sowas, Leute? Geht uns ein Horn, ey, was ist los mit euch? Halt die Fresse, du Spaß, versteht ihr sowas, Leute? Geht uns ein Horn, ey, was ist los mit euch? Halt die Fresse, du Spaß, versteht ihr sowas, Leute? Geht uns ein Horn, ey, was ist los mit euch? Halt die Fresse, du Spaß. Der Aufnahmezustand mit Honks. Naja, wir kennen ja alle wenigstens Zeit von der Sorte. Davor hatten wir Archrest mit den Tracks Sichtweisen und für den Fall, dass ihr es noch nicht mitbekommen habt, ihr hört Paper Jam und zwar schon die 11. Ausgabe. Am Mikrofon ist Leon Red und der hat diese Ausgabe ein massives Problem. Achtung, jetzt wird's laut. Ein Multimoderator. Das bedeutet, ich habe nicht mehr unter Kontrolle. Wundert euch nicht, wer heute alles so moderieren wird. Schon mal ein dickes, wir bitten um Ihr Verständnis im Voraus. Da ich von einem gewissen DJ Dollar GW dazu gezwungen werde, seine Tracks zu spielen, kann ich auch gleich noch erwähnen, dass er eine neue Website hat. Mehr trotz PlayStation 2 und Xbox. Na gut, Streik Xbox, das kann sich ja kein Mensch leisten. Aber wer sich trotz PlayStation 2 noch nach Sega Mega Drive und ähnlichen Konsolen sehnt, wird hier fündig. www.aldes-zeug.vo Und bedenkt, hätte ich damals keinen Digga Mega Drive gehabt, wer weiß, vielleicht gäbe es dann jetzt kein Paper Jam, weil ich wieder mit der Holzeisenbahn auf dem Boden rumspielen würde. Man weiß es nicht. Außerdem habe ich noch ein dickes Danke an GTA-Action.com abzugeben. Diese letzte Ausgabe besorgen, dass ihr ab jetzt immer alle Paper Jam-Folgen runterladen könnt, die es natürlich auch weiterhin auf www.gta3mods.de gibt. Und die aktuelle VfK-Ausgabe. Natürlich auch immer auf balski.net. So, genug Werbung gemacht. Jetzt kommt Musik und zwar erstmal in unserer Form unserer Rap-Technik Inhaltsangabe. Und dann die Jungs vom Blumentopf mit Danke Busch, einen äußerst netten Track über unsere Lieblingsschlagkopf. Und auch die Jungs von Rap One haben mal wieder etwas Neues für uns, und zwar den Track The Answer. Lyrics dazu gibt's auf www.paperjam.devo. Paperjam 11. Letztes Mal haben wir es doch ganz vergessen, den Inhalt zu rappen, den unglaublich kennst. Dafür ist es uns jetzt diesmal eingefallen, das folgen wird, werden wir diesmal ein Knall. Der Multimoderator, relativ krank, mal möchte gern cool, mal spitzig wie ne Bank. Paco, da sieht's diesmal nicht gut aus, weder BOA noch Zaunfall. Brachten was raus, rockmäßig dabei, diesmal Indigo, rocken auf Englisch, auf hohem Niveau. Prominenz ist Täusche, in den Job von Vertreten, die unterschreiben an Busch, wer andere beten. Internationale Gäste gibt's hier immer auch. Die Russen, die Ösis, die Amis bringen den Hauch. Völkerverständigung durch ihre Musik. Jetzt mal ganz ehrlich, Georgie, das ist besser als Krieg. Reggae wird uns diesmal gebracht von Mamba aka Astral. Praktisch über Nacht und next sechs nachts macht bei uns eine Fahrt. Wir schauen zurück auf Show ein, jung und zart. Zum Abschluss für immer, der Düsenplaneten. Jetzt Blumenjob, sonst wird man zu spät. Sehr geehrter Mr. Busch, ich kann nicht länger schweigen. Ich muss Ihnen schreiben, jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Denn ich muss Ihnen beweisen, es gibt auch alte Europäer, die noch solidarischer zu Ihnen halten als Tony Blair. Die keine Show abziehen, wie Michael Moore beim Oscar verleihen. Denen als Botschaft an Sie einfach nur eine Postkarte reicht. Denn ich will Ihnen nicht die Füße küssen wie Angela Merkel. Alles was ich will, ist Sie in Ihrem Handel bestärken. Denn diesseits des Atlantiks halten Sie fast alle für krank. Und unsere Völkerrechtler wollen Sie auf der Anklagebank. Doch die Wahrheit ist, und Sie, Mr. Bush, haben das erkannt, woran zu Europäern offensichtlich mangelt es dann. Denn die Politiker haben keinen Respekt mehr vor Ihnen. Die Presse und die Zeitungen schreiben nur schlecht über Sie. Alle lästern über Sie, aber damit ist jetzt Schluss. Denn hier stehe ich und sage es Ihnen. Danke, Mr. Bush. Bush. Bush. Danke, Bush. Bush. Dass Sie mit Ihrem Kreuzzug gegen das Böse kämpfen. Denn obwohl ich vielleicht kein besonders religiöser Mensch bin, weiß ich, sollte sowas geben wie das jüngste Gericht. Dann haben Sie viel getan für so einen armen Sünder wie mich. Denn dass ich endlich voll auf einer Linie bin mit dem Papst, verdanke ich einzig und allein dem Kriegsbeginn im Irak. Danke, Bush. Denn ich hätte auch nie zu glauben gewagt, dass ich einer Meinung sein kann mit dem, was Gauweiler sagt. Und ich bin nicht allein, Herr Bush. Ganz Deutschland ist dankbar. Denn wären Sie nicht so aggressiv, hätten wir Stoiber als Kanzler. Und wenn es eine Frage gibt, in der sogar Herr Schröder konsequent bleibt, ist das nur eins ihrer vielen Verdienste an der Menschheit. Danke, Mr. Bush. Wir brauchen mehr Männer wie Sie, die sich noch aktiv engagieren für die Demokratie. Sie sind der größte Bush. Niemand anderen kann es gelingen, so viele Menschen für den Frieden auf die Straße zu bringen. Danke, Bush. Dafür, dass man wie ich als feiger Pazifist mal wieder stolz sein kann, dass man Kriegsdienstverweigerer ist. Und es ist Ihr Verdienst, dass Sie Völker versöhnen mit Deutschland. Keiner tut mehr als Sie für die deutsch-französische Freundschaft. Danke, Bush. Endlich bekommen wir hier eine Ahnung von dem, wofür die Armyjacken und die Camouflagehosen stehen. Und es tut gut, die Jugendlichen auf der Straße zu sehen und festzustellen, dass die nicht nur auf die Love Parade gehen. Danke, Bush. Weil es an niemand anders liegt als an dir, dass die sich alle plötzlich so für Politik interessieren. Danke, Bush. Denn jetzt wird endlich öffentlich diskutiert, was sonst im Sicherheitsrat hinter den Kulissen passiert. Jetzt wissen wir, dass es dort üblich ist, sich Stimmen zu kaufen und dass die Welt nicht mehr bereit ist, ihre Lügen zu glauben. Danke für die Show, Herr Bush. Weil wir sonst selten dabei sind, wenn Rumsfeld auftritt mit vom CIA gefälschten Beweisen. Danke, Mr. Bush, für ihre bestechende Logik, mit der es heißt, der Irak sei so schrecklich bedrohlich, dass man ihn angreifen muss, was wiederum kein Problem ist, weil er militärisch so schwach ist, dass man ihn leicht erledigt. Danke, Bush. Endlich wissen wir, was los ist am Golf, dass man dort jahrelang UN-Resolution nicht befolgt. Danke, dass wir jetzt wissen, dass das schon reicht für den Krieg, obwohl in Israel seit 30 Jahren das Gleiche geschieht. Danke, Bush. Schließlich hätte sonst ja keiner erfahren, wie offensichtlich da gemessen wird mit zweierlei Maß. Und dort haben sie auch sicherlich gelernt, besonders cleverer Mensch. Wie effektiv man mit Waffengewalt den Terror bekämpft. Danke, Mr. Bush. Ihre Strategen sollten sich schämen, bei so viel Dummheit von intelligenten Bomben zu reden. Auch wenn sie tausendmal sagen, keine davon ging daneben. Es wird niemals sowas wie intelligente Bomben geben. Danke, Bush. Bush. Bush. Danke, Bush. Bush. Bush. Danke, Bush. Sag nicht nur ich, weil auch Bin Laden gefällt, wie sie den Hass auf sich schüren in der arabischen Welt. Und Extremisten von Pakistan bis nach Saudi-Arabien müssen ihnen dankbar sein, auf einmal so viel Auftrieb zu haben. Vielen Dank, Herr Bush, denn sie bringen Menschen in Krieg. Und da geht's nicht um Macht und Öl, sondern um Demokratie. Und obwohl Gore behauptet, von den Demokraten zu sein, sind sie es, der deshalb die Welt von einem Diktator befreit. Was als leuchtendes Beispiel für alle Länder gedacht ist, damit man nirgends den Willen des Volkes noch länger missachtet. Mein Respekt, Herr Bush, weil es mutiger nun wirklich nicht geht. Denn sie sind selbst nicht von der Mehrheit ihrer Bürger gewählt. Fuck you, Bush. Bush. Bush. Danke, Bush. Bush. Bush. What can make you feel this way? Hip hop, hip hop. What you want the DJ to play? Hip hop, hip hop. What can make your pain go away? Hip hop, hip hop. Let me hear all the people say. Hip hop, hip hop. What can make you feel this way? Hip hop, hip hop. What you want the DJ to play? Hip hop, hip hop. What can make your pain go away? Hip hop, hip hop. Let me hear all the people say. Hip hop, hip hop. I'm loving hip hop like it's my only child. Keep it wild, never disrespect the style. Never use the medium for commercial gains. Never rearrange for the money or the fame. Never sully the good name of hip hop. Never go pop, can't stop me. Never emulate a copy, never rhyme sloppy. Always keep it tight when I light up the mic. Iridescent when I spit these rhymes at night. I take flight, straight up like a Harrier from an aircraft carrier. Now I'm breaking sound barriers. Rev 1, last revolutionary MC in your area. Now I'm double daring ya. I put the fear in ya, corporate America. Hearing the word of hip hop and it's scaring ya. Tearing ya, red, white, and blue mass hysteria. Hip hop forever from New York to Bulgaria. What can make you feel this way? Hip hop, hip hop. What you want the DJ to play? Hip hop, hip hop. What can make your pain go away? Hip hop, hip hop. Let me hear all the people say. Hip hop, hip hop. What can make you feel this way? Hip hop, hip hop. What you want the DJ to play? Hip hop, hip hop. What can make your pain go away? Hip hop, hip hop. Let me hear all the people say. Hey, check it. Blessed hip hop, rap majestic. Lift to rip the mic, give a shit about Alexis. Oppressive, record industry tried to mess with. Heart and soul of hip hop, be creative and expressive. I strive to be the king of MCs, and I swear upon these tracks and stacks of LPs to melt these on me's with relative ease. I put them out of business, burning MP3s. My loyalty always be hip hop democracy. Never flip the script and become hop hypocrisy. Companies profit off the street profits. Take a hard artist, turn them into chart toppers. Who wants to be a pop star? No more sparking it. Just say what they say. Ain't no talking while they talking. Kid, labels be the master in the mass of media. Throw us a crumb and play like they feeding us. Meanwhile, they deleting us, deleting the streets, starving the culture, underexposure. I thought I told you the only soldiers that they soldier was faker than Folgers. Crystal, but hip hop be the jewel. Hip hop be the tool. Hip hop be the rule. Hip hop be my school, my temple. Pray for hot lyrics when the needle hits the instrumental. What can make you feel this way? Hip hop, hip hop. What you want the DJ to play? Hip hop, hip hop. What can make the ladies sway? Hip hop, hip hop. Let me hear all the people say. Hip hop, hip hop. What can make you feel this way? Hip hop, hip hop. What you want the DJ to play? Hip hop, hip hop. What can make your pain go away? Hip hop, hip hop. Let me hear all the people say. Hip hop, hip hop. Ey du Unruheherr, du Lügner, genau du hast in der 9. Sendung von Paper Jam, hast du erzählt, dass man, wenn man Interesse hat, den Eiffelturm, die Freiheitsstatue, dass man die kaufen kann, ja, hast du gesagt, ja, muss jetzt nicht so leise machen, hast du gesagt, ich hab angerufen, was ist? Kein Rückruf, keine Meldung, keine E-Mail. Naja, Muss ich gleich mal den Bullen melden. Ja, ich pack echt. Ohne Scheiß. Wie, ich krieg keine Antwort. Übrigens, einen Eiffelturm habe ich auch schon. Jo, ja, Alex, weiß jemand, wie ich ins Stadion bei Vice City rinkomme? Falls ja, ruf mich an 962-814-88. Sie meins. 0162-814-88. Sie Ciao. Oh, Scheiße, Mann! Ey, Süße. Ja, du. Ey, du. Sag doch was. Du hast doch gerade noch mit mir geredet. Hallo, du da. Süße. Ey, Unruhe, Herr. Was ist mit der Ansagerin da, hä? Was ist mit der Sekretärin da vorne, hä? Die da gerade so gelabert hat, irgendwas. Frag mich mal, ob sie mit mir was essen will. Ja. Hey, Süße, falls du zuhörst. Morgen. Genau. In dem Restaurant da. Gegenüber vom Bahnhof. Da, wo es die beste Pizza gibt. Jo. Tschüss. Hallo? Ist da die Polizei? Kommen Sie bitte sofort hierher, in meinem Haus sind. Hallo? Sind Sie noch dran? Ich wollte Ihnen bloß sagen, dass Sie nicht mehr kommen brauchen. Die Sache hat sich soeben erledigt. Guten Abend. Die Russen kommen! Und zwar zu Paper Jam. Der Triada-Clan. Ab jetzt bei uns. Скажите три, скажите один, скажите два, скажите три, скажите один, скажите два. Становимся все лучше и круче. Диктуем рэп моду как лучше Версачи. Плюем на шоу-бизнес как наркобароны. На черном рынке толкаем наши альбомы. Ведь мафия без мета так создал Аль Капоне. Наши имена, история как Эннио Морриконе. Поднимите выше германские флаги. Мы катимся по рэпу как Гелендеваген. Ваши пробки вылетают от нашей саги. Ваши глаза слепнут от наших текстов на бумаге. Угадайте сами, Йо-топ. Ведь Арон читает рэп быстрее, чем метро. Им все равно на медали и награды. Они крутые, они триада. Чистого листа в моей тетради. Везде текстата, талант триаде. Не славы, только рэпа ради бьемся. Словами крушим стены, остаемся непоколебимыми. Самыми сильными среди себе подобных. Про отдых забудьте на наших выступлениях. Тяните в грудь побольше воздуха для погружения. Сомнения выкиньте из сознания, из головы. Выбросьте все мысли на мудреца. Довольно простоты наши старания. Зажечь вас бескорыстны, мы просто пацаны, которым нужно, чтоб их слушали и слышали. Уже сейчас плывем по волнам голосов толпы. Слышим возгласы, триада, клан, вы лучшие. А я скажу за нас, мы останемся таковыми, став даже самым громким голосом. Хип-хоп России, будем андеграундом. Свой титул отстоим на ринге раунд за раундом. Изо всех сил бейте глотки и вопите, триада. Мы читаем рэп, чтобы вас вставляло. Скажите три, скажите а, скажите да, триада. Скажите три, скажите а, скажите да, триада. Вейпимся у микрофона, деятель искусств строгих. Любитель бита ломаного и басов глубоких. Ежесекундно озадачен и большой идеей. Хоть рэперский круг, как я статус доктора и не имею. Были молоды, но быстро время промелькнуло. Всегда я буду благодарен качественному олдскулу. Что с интеллектом сделано, имеет вес, быть церемонно вызывает неадекватный интерес массы, прессы, да, такое бывает. Многие лирикой или хардкором называют это. Без ответа много недописанных куплетов, только слышны отзывы. Это все концов света, где вы уличные поэты, мастера красивых слов. Руки возьмем политику, культуру многих городов. Слушатель, ты готов? Двери нам открой. Скажи, триада, клан, иди с нами, мы с тобой. Скажите мне, триада, клан, сжимаю микрофон в руках, я вам всего себя отдам. Мы заставим биться чаще твое сердце на этих тени перцы. Готовые с тобой сразиться за право здесь находиться и остаться навсегда, чтобы заполнить. подняли дома, районы, области и города. Господа, встречайте королей андеграунда, дошедшие до финального раунда, бьющие ударами бита фатального саунда. В наших душах только музыка, когда перед глазами публика. Мы про германская рубрика, русскоязычный третий хип-хоп. Мы отличаемся как белые от черного, всегда готовы мы смелыми бросить вызов первыми. Где бы мы не были, своими темами бьем на повал мелом. Рисуем на доске историю рэп-музыки, злые языки реальности. Скажите три, скажите ай, скажите да, да. Скажите три, скажите ай, скажите да, да. Скажите три, скажите ай, скажите да, да. Mein werter Name lautet sich Dietmar Esselbach und Sie lauschen den gar liebreizenden Klängen der Musikergruppierung Triada Clan. Verzeihen Sie, aber ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie diese Rundfunksendung bestmöglich empfangen können, wenn Sie Ihren Ultra-Kurzwellenempfänger in Richtung Fenster drehen. Verzeihung, natürlich meinte ich, die Antenne könnten Sie drehen, aber da ist jetzt aber auch ein Fauxpas unterlaufen. Scheibenhonig, aber auch. Nun langsam ein wenig aufdringlich im Hintergrund eingeschlichen hat sich die musikalische Untermalung mit dem Titel Der Specht und seine Genossen in der nahegelegenen Waldgegend, den ich zufällig komponiert habe. Ich hoffe, Sie entschuldigen Sie diese etwas dreiste Einmischung in dieses Kulturprogramm. Aber sicher sind Sie meiner Meinung, dass dies auf jeden Fall ritterlichererseits ist als dieses Programm Radio, das die sechs... Sie wissen schon, diese Bereiche ansprechen. Entschuldigung, ich wollte nicht aufdringlich werden oder sondergleichen. Nun hören wir zusammen das nächste Musikstück an, welches von dem Künstler Mamba, auch genannt Astral, kommt. Der Titel Experience, ulkigerweise ohne E am Anfang. Sicher ein Schreibfehler der Redaktion. Und kurz danach wird die Komposition von Gerard, einem Meister der Zeremonie, folgen mit dem Zier uns von oft allen einmal gedachten Schaff's nicht, beziehungsweise ich schaff's, also ich schaff es nicht. Viel Spaß. Am Mikrofon war Dietmar Esselbach, so lautet mein werter Name. Sie hören Papayam und bis zum nächsten Mal. Oder tschüss, wie man jugendlich frisch heutzutage zu sagen gedenkt. Auf Wiedersehen. It's Soundboy, this is for bye. This is for boom, bye bye. Soundboy, na na na na, no, no, yeah. Du du du du, it's an experience, clan. Murder from the base, no murder from no plan. Kaka kein Lofer, sondern der Champion. Was du auch sagst, ist im Team number one, yo. Du du du du, it's an experience, clan. Mörder von DB, so Mörder von Opern. Kaka kein Laufer, sondern der Champion. Was du auch sagst, sie sind die Number One. Hier ist kein Platz für Laufer oder Ice Cream. Denn hier ist XP und sie sind das Right Team. DB, DB, Soundboys, geht schnell fliehen. Dass jemand XP schlägt, bleibt Dream. MIMB ist in ein Area. Deine Unterhose ist ein Erbstück von deinem Großpapa. Ab und zu trinkst du dazu noch den Berg von Mama. Yo, kein Chatti Chatti, was ich erzähle, es war ey. Du du du du hast den Experience Clan. Mörder von Davis und Mörder von Open. Kaka kein Lofer, sondern der Champion. Was du auch sagst, sie sind die Number One, ey. Du du du du hast den Experience Clan. Mörder von Davis und Mörder von Open. Kaka kein Lofer, sondern der Champion. Was du auch sagst, sie sind die Number One. Der Champion Song ist hier im Platz. Die meisten haben's nicht, doch Experience hat's. Sie füllen die B-Boys ab voll mit Klangkörperschatz. Und wenn sie spielen, schmerzen hat ja als wie Wachs. Wer du auch bist, du verlierst, willst du klatschen. Sie haben die Creamer, die Crop, doch nur die Girls dürfen naschen. Schaut euch doch mal an, ihr habt damit ja viel leere Flaschen. Experience selected, ihr macht alles wie Giraffen, yo. Du, du, du, du hast den Experience Clan. Mörder von Davis und Mörder von Open. Kaka kein Laufer, sondern der Champion. Was du auch sagst, sie sind die Number One, ey. Du, du, du hast den Experience Clan. Mörder von Dibbys und Mörder von Opern. Kaka kein Lofer, sondern der Champion. Was du auch sagst, sie sind die Number One. Yo, kein Eck, du bist weg vom Fleck. Mentalität, Experience bereit für die nächste Attack. Wir finden jeden Soundboy, wo auch er sich versteckt. Sorgen dafür, dass er verreckt. Again, kein Eck, du bist weg vom Fleck. Mentalität, Experience bereit für die nächste Attack. Finden jeden Soundboy, wo auch er sich versteckt. Yo, sorgen dafür, dass er verreckt. Du hast den Experience-Klang. Mörder von Dibbys und Mörder von Opern. Kaka kein Lofer, sondern der Champion. Was du auch sagst, sie sind die Number One, yo. Du hast den Experience-Klang. Mörder von Dibbys und Mörder von Opern. Kaka kein Lofer, sondern der Champion. Was du auch sagst, sie sind die Number One. Hier ist kein Platz für Lofer oder Ice Cream. Denn hier ist XP und sie sind das Right Team. Dibbi Soundboys geht schnell fliehen. Dass jemand XP schlägt, bleibt Dream. Lasst mich eure Hände sehen. Throw your hands up in the air. My name is 20 Cent and I'm the biggest rapper on the 20th century. Oh fuck, that's the 21st century. No bitch, that's fuck egal, cause this is my ganz private Sendung. And today we had a very, very special guest here. MC TWPCQTRSWVXYZABC. Hello, may I say MC to you? No! Well, I love this Star Wars fuck, yeah. And now we come to my next guest in my Sendung. He is a very, very famous DJ. He is Dr. Dre. Yes, right, Dr. Dre. Dr. Dre. Yeah, that was the first singer of Dr. Dre. And now, live from the East Coast, my brother Juan. Hello, Juan. Hey man, now I'm in your show! Yes, that's right! Now you are the East Coast! And what is that? Yeah man, the German people would say, there's a Straßenlaterne! Wow! And back to my Sendung, yeah! The next episode of the Paper Jam US Rap Show! Next time, also bald, jedenfalls, on this radio station, wahrscheinlich. Und jetzt. Cholerisch featuring irgendein anderer Typ mit der Burger King Story. Nur bei Paper Jam. I'm standing in front of the Burger King. I want to buy something, a cooler ding. Some King Wings. Some King Wings. In front of the ticket ist ne geile Schlampe. Ne geile Schlampe. Neben stands a man with a fette Wampe. Es hat sich rausgestellt, es ist her father. And he can't stop with this blödem Gelaber. Said, hey bitch, make me a King Wing. And she said, groß, mittel oder klein. And I said, extra gross, cause there is many flows in the King Wing. In the King Wing. After I've got the King Wing. The King Wing. Ey, ich merkte, dass ich kein Geld im Portemonnaie hatte und rannte einfach weg. Das war die Ende der Geschichte. War das nicht geil? Ich versuche zu lieben, aber es ist verpasst. Yes, yes. Ich versuche zu lieben, aber es ist schon hasse. 2003. Yeah. Jeder Morgen, jeder Tag ist für mich innerlich eine Qual, weil ich immer dasselbe lebe und mir daher nichts mehr erwarte. Ich seh jedes Mal das Gleiche, sieh jedes Mal dasselbe. Weiß nicht, wie mich sprechen soll, da ich hier schon alle kenne. Ich bin psychisch gefickt, weiß nicht wohin, weiß nicht warum. In keiner meiner Handlungen sehe ich auch nur ein Fünkchen Sinn. Ich steh morgens auf, nur um am Abend wieder zu schlafen. Geh mittags raus, weil mich daheim Stimmen bequatschen. Ich seh, ihr habt Spaß daran, an dem, was ihr tut. Aber ich kann's nicht nachvollziehen, also sperr ich mich einem Fluch. Ich werd traurig, weil ich selbst seh, wie sich Dinge ändern. War früher streng gegen Kiffen, heute tu ich es fast täglich. Meine Eltern lieben ihren Sohn, solange ich toll in der Schule bin, noch würde ich sitzen bleiben. Damn, ich glaub, die töten mich. Fick dich, fick dich, fickt euch beide. Sobald ich 18 bin, fick ich auf euch und zieh Leine. Fick dich, fick dich, fickt euch beide. Ich versuche zu lieben, aber es gelingt nicht, weil es mir vorkommt, als wenn jeder da draußen blind ist. Jeder außer mir auf den Straßen psychisch gefickt wird. Also ich die Welt und werde immer mehr zum Schützen. Ich versuche zu lieben, aber ich pack's nicht, weil es einfach Tage gibt, wo mir jeder am Arsch geht. Keiner sieht, was ich sehe, denn nur ich hab die Klasse. Hasse ich die restlichen, bugge mich ein und bewaffne. Hey, manche meiner Schlimmste ist, Eltern zu haben, die nichts können. Ich sag's euch, das Schlimmste ist, Eltern zu haben, die was sind, die euch unter Druck setzen. Bei jedem scheiß Test, ich hasse euch wie die Pest, dass ihr mich in Ruhe verstanden. Jetzt, ich brauch Behandlung, nicht Nachhilfe. My love, the cost of thing. Zuneigung, nicht Geld. Ohne was zu arbeiten, will wahrgenommen werden. Nicht nur, wenn ich negative Noten schreibe, sondern immer und komm bitte mal vor 5 am Abend heim. Ich will schreien, will weinen, kann nicht, trau mich nicht vor euch. Obwohl ihr meine Eltern seid, traurig nicht, ja traurig, Bitch. Doch verdammt nochmal, so ist es, ich hol mir Opas Colt und er schießt mich. Traurig, Bitch, doch verdammt nochmal, so ist es, ich hol mir Opas Colt und er schießt mich. Ich versuche zu lieben, aber es gelingt nicht, weil's mir vorkommt, als wenn jeder da draußen blind ist. Jeder außer mir auf den Straßen psychisch gefickt hat. Ich die Welt und werde immer mehr zum Schützen. Ich versuche zu lieben, aber ich pack's nicht, weil es einfach Tage gibt, wo mir jeder am Arsch geht. Keiner sieht, was ich seh, denn nur ich hab die Klasse. Hasse. Ich die restlichen bugger mich ein und bewaff mich. Hey, was machst du? Mach keinen Scheiß. Hab ich jetzt deine Mutter was falsch gemacht? Hey, mach keinen Scheiß. Was nicht? Ja, Leute, nur zur Richtigstellung, der Track handelt jetzt nicht irgendwie von mir und meinen Eltern, sondern geht um einen Freund, also auf jeden Fall jetzt irgendwie nichts falsch verstehen. Mach mit der Peace. Fuck you, stupid. Check, du verdammte kleine Kacksau. Ich hasse dich. Ich brauche kein X hoch 2 plus 4 X plus 8 geteilt durch die Wurzel aus 9 und die verdreckte Scheißprüfung schon gar nicht. Fuck you, stupid. Ding, ding, ding, ding. Ding, ding, ding, ding. Du musst auch mal richtig was oder wen beschimpfen. Du willst auch mal sagen, was dich so richtig ankotzt. Alles Scheiße, 24 und Paper Jam machen gemeinsame Sache. Du willst es aufschreiben? Dann tu es auf alles-scheiße24.de. VU. Du willst schreien? Dann tu es unter Telefon 01212 5419 54 170. Und wenn du deinen Ärger malen willst? Mach es einfach und schick es per Fax oder E-Mail uns. Fax 01212 5419 54 170. E-Mail studiofeedback@yahoo.de. Betreff alles scheiße 24. Alles scheiße 24. Depressiv? Hier bist du richtig. Fuck you, stupid. Yo, okay, Little H, yeah, haben wir so einen Schwung, Blitzer, an der Ecke bei Kopf und Taxi, so keine Dreifaktion heute, ey. Machst du eine Ratte, gibt's ja ein Hotel da? Fuck, scheiße, wie heißt das doch, man? Whatever, die ist ein Hotel, da wird dicke Blitzer, okay, yo. Ja. Schmeißt du da aber noch so einen wacken Blitzer auf der Insel mit dem Porn und schicken, what I'm saying? Traffic, ey, kick dies, wisst ihr überhaupt, was Traffic heißt, ey? Ey, Verkehr heißt das und Verkehr, der redet sich nur im Bett oder auf dem Küchentisch oder in der Sauna oder im Auto, aber nimm Stau, weißt du? Du musst deine Posse dann gut shopping sein, weißt du? Yo, yeah, kriegst du im Moment nicht ein, ey! Shit is real, that's the deal, haha! Paper Jam UICE. Weiß Information Center. Und was heißt das E dann? Das verstehe ich auch nicht, aber ey! G-U-K-M-I-T-W-G-Y-E-M-S hat umgehauen, der 48 nicht schießen, ne? Wir machen euch gerade die scheiß Wackos. Schwör's an meinen Namen, DJ, sag mir nur, was in der Dose so hardcore, man! That's the game, ey! Scheiße, Mann! Ey, trennt mal White City und Liberty City. Aha. Unruhe Shows voneinander. Wieso? Die Lieder können ja die gleichen sein. Danke, das ist lieb. Aber der Sex zwischendurch sollte getrennt werden. Der Sex zwischendurch sollte getrennt werden. Von wem jetzt genau stehst du da? Hast du da besondere Vorlieben irgendwie? Krankenschwester oder Mama? So wie die Nachrichten. So die Nachrichten sollte getrennt werden. So mit Beiträgen und Moderation oder wie oder was? Warum? Der Verkehrsreport. Na, du meinst so danach, soll man drüber reden, was los ist so. Hey, du warst voll gut heute, oder wie, oder warum, oder was, oder wieso, oder warum, hallo? Und so weiter. Und so weiter, ja. Nee, hätte ich jetzt auch weiterführen können, hab ich aber nicht gewählt. Danke. Bitte. Tschüss. Gar kein Problem, junger Freund. Aber die Antwort lautet trotzdem. Nein! Voll gemein, oder? Ey, krass, sagt er noch nein, ey. That's what it means when we say no. Oh, Mike, ist immer noch DJ, sagt mir nur fresh in the door, store, hardcore main, that's the game, ey. Okay, let's bomb diese Pebbleschen Bitches, sich gefragt, wer Sex erfunden hat. Ey, sagt mal. Ey, jetzt stimmt das für euch, haha! DJ, sag mal, mach vor, es ist nicht aus, so, mach, hardcore main! That's the game, mate! Okay, in der, Schwung-Umfrage, die gemacht haben, gab's gleich schon keinen dieser Wack-Ups, hat's geschafft, weißt du? Noch was, da war noch so kacke, Alter, einer von den verschickten Checkern hat doch 16 Mal groß geschrieben, oder? Naja, warum das so ist, hat so ein Teil der Hörer auch beantwortet. Die geht Responsa! Yeah, okay, whatever. Da war eigentlich, dass der Fox kannst du an Worten schließen, oder? Verfasser, ah stimmt, also, dass der Verfasser hat da nicht schreiben kann, also wegen Rechtschreibung, weißt du. Yo, ach ja, Grison, J-A-U-S-T-O-N, Münster, weißt du? Okay, DJ, so, Schmuck, S, in the door, more hardcore main, that's a game, ey. Grease my man, power pinker, yay, come on. Okay. Da liegt noch so Zettel rum, da steht drauf, ich soll mir Geschichte ausdenken, so neue erschießen, hä? Was soll ich denn da machen? Ich hab keine Ahnung, verschiedene Stuff, okay, listen. Da war mal so Brother, ja, der hat krasse Karre gehabt, so, und da hat sein Boss in den Bitch drin gebiet, Alter, und, jo, die ist dabei, da, ha? Ey, krass, man, ich should write books, right? Okay, ey, write the answer to the mailbox, studio feedback at yahoo.de, mit Bref, Passi hat Bitch gekriegt, Alter, und die ging's dann weiter, oder was? Okay, beste Antwort, the next show released, weißt du? Save up! I wanna play a track from next 86 track for that auto, okay, from the listening brothers. N-E-K-S-T-86 track for your lowrider, okay, on the mic, the one and only DJ, Zach, my mother, for ass in the door, store more hardcore main, that's a game, my age. Okay, all the bitches in the house, say, whoa, ey, you, zu Hause müsst ihr jetzt machen, also, whoa, all the bitches on shake that ass, put your finger to the poo, not me, and listen to my main, next, 86. Mit dem Blick auf die Straße hörst du dieses Lied. Autos ziehen an dir vorbei, als gäb's den dritten Krieg. Nachts um 0 Uhr und das Ziel ist der Sieg. Fahre einfach weiter, wenn du dieses Feeling liebst. Fahre und fahre, einfach noch ein Stück. Die Straße vibriert und der Zähler spielt verrückt. Bist du geschäftlich unterwegs? Tja, so ist das halt im Biss. Wenn du noch ein bisschen Zeit hast, fahr langsam und chill. Und du gleitest dahin, wie das Schicksal so will. Du denkst viel über dein Leben nach und über dessen Sinn. Was macht deine Frau zu Hause? Wie geht es deinem Kind? Dreh die Scheibe etwas runter und spüre den Wind. Dich überkommt die Sehnsucht und du trittst aufs Gas. Immer höhere, steigende km/h. Du willst nur noch nach Hause, aber eigentlich brauchst du Schlaf. Hättest du geparkt, dann hättest du's geschafft. Das ist der Track für dein Auto. Schau immer auf die Straße, lausche der Musik und höre auf zu hassen. Sanfte Klänge in dem Ohr, Lichterzüge in Massen. Der Weg ist das Ziel, wenn die Weiten erblassen. Das ist der Track für dein Auto. Schau immer auf die Straße, lausche der Musik und höre auf zu hassen. Sanfte Klänge in dem Ohr, Lichterzüge in Massen. Der Weg ist das Ziel, wenn die Weiten erblassen. Inzwischen bei der Fahrt auch in anderen Autos. Der Fahrer pennt fast ein, der seine Träume zur Schau stellt. Nichts und niemand weckt ihn auf, nicht mehr die Lichter so saugrell. Nun ist er völlig weg, hört zu, wie er es versaut. Doch wieso ist er so müde und schläft ein ganzes Stück? Nimm ihn ein kleines Engel und hält noch etwas Glück. Doch das Glück war bald zu Ende und dann kam der nächste Schritt. Nicht sein Glück ging zur Neige, sondern das vom Vater. Shit. Zwei Schicksale aufeinander, eins wird sich verändern. Vorbei an Leitplanken und Brückengeländern kommen sie sich immer näher und Gott kann es nicht ändern. Einer wird das Opfer sein und der andere der Henker. Die Zeit hört nicht auf zu vergehen. Gleich wird sich alles ändern, es sei denn, er bleibt stehen. Leider hat er es nicht gewusst, denn wer kann er noch ersehen? Eins kann er bis heute nicht, die Sache verstehen. Das ist der Track für dein Auto. Schau immer auf die Straße, lausche der Musik und höre auf zu hassen. Sanfte Klänge in dem Ohr, Lichterzüge in Massen. Der Weg ist das Ziel, wenn die Weiten erblassen. Das ist der Track für dein Auto. Schau immer auf die Straße, lausche der Musik und höre auf zu hassen. Sanfte Klänge in dem Ohr, Lichterzüge in Massen. Der Weg ist das Ziel, wenn die Weiten erblassen. Wieder im Auto des Vaters, er denkt an zu Hause, weil er bald da ist. Doch bevor er verstand, da geschah es. Die Strafe muss er büßen, des schlafenden Fahrers. Das Leben an ihm vorbei und er sah es. Nimm den Arm vors Gesicht und schütze deine Augen. Du hast eine wunderschöne Frau, willst sie sehen und glauben. Du drehst dich und drehst dich in mehreren Schrauben. Du wirst es nie vergessen, wie dein Sohn seinen Glauben. Auf dem Weg in die Hölle nahm er einen Zettel und schrieb. Es war wie ein Abschiedsbrief mit blutigen Zeilen, wie er seine Frau und Kinder liebt. Wie er schwörte, er gibt niemals auf und zieht in den Krieg. Der schlafende Fahrer war weg, er hat Flucht begonnen. Ihm ist gar nichts passiert, in diesem Spiel hat er gewonnen. Der Paar hatte noch Schmerzen, für ihn hat ein neues Leben begonnen. Ich widme den Dad und seiner Qual in diesen Song. Das ist der Track für dein Auto. Schau immer auf die Straße, lausche der Musik und höre auf zu hassen. Sanfte Klänge in dem Ohr, Lichterzüge in Massen. Der Weg ist das Ziel, wenn die Weiten erblassen. Das ist der Track für dein Auto. Schau immer auf die Straße, lausche der Musik und höre auf zu hassen. Sanfte Klänge in dem Ohr, Lichterzüge in Massen. Der Weg ist das Ziel, wenn die Weiten erblassen. Why, gonna fire soon a champion, we kill everyone. Hey, yo. Hey. We gonna fire, tell him make it class, hold them for retire. We not no mercy, we kill a soon cause we bloodthirsty. We gonna fire, tell him make it class, hold them for retire. We not no mercy, we kill a soon cause we bloodthirsty. Fire song, I rule in Ishala. Anything test, I go in the best dead man. Them have the vibes where I'm this session. All of the crews get burned, some boys get buried 60 deep. When them think I clash, them can't get no sleep. We are full of our vibes, all of the songs sleep. Not to mention them are weak. We burn a fire, then they make it clash, so they feel it higher. When I know mercy, we kill our sound cause we blast Thursday. We burn a fire, tell them make it class, hold them feel retire. When I know mercy, we kill our sound cause we blast Thursday. Yo, some boy gray, you don't know say we are champion. Wine, take a rest, not pretend you are anyone. Anytime we come, you know we run this station. I make the party people, them know say you are top one. They call them a bubble and they call them a whiner. To them, I know say me a one of a kind. With a mask, with a reggae, was a cry. I may wear polos, boss, not the Kelvin Kloy. I'm gonna bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Hey, yo. live on a fire. Dirty Miguel Class on the fairy tire. We not no mercy. We kill our own cause we bloodthirsty. We burn a fire. Tell the middle class who's them fairy tire. We not no mercy. We kill our own cause we bloodthirsty. Burn a fire sound, a really day shada. Anything test them I go in the best in mana. Them have the vibes where I'm this session. All of the crews get burned. Some boys get buried 6 feet deep. When them tick a clash, them can't get no sleep. We are full up our vibes, all of the souls deep. Not to mention them are we. We burn a fire. Tell the middle class who's them fairy tire. We not no mercy. We kill our own cause we bloodthirsty. We burn a fire. Tell the middle class who's them fairy tire. We not no mercy. We kill our own cause we bloodthirsty. We burn a fire. Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye. Bang bang bang. We burn a fire. Hey yo. We burn a fire. Tell the middle class who's them fairy tire. Tell the middle class who's them fairy tire. We not no mercy. We kill our own cause we bloodthirsty. Don't know, say we are champion. Wine, take a rest, not pretend you are A1. Anytime we come, you know we run this station. I make the party people, them know, say you are champion. We tell them a bubble, and they tell them a wine. To them, I know, say me, I want love a kind. To them, I was murdered, Reggie was a crime. I may wear polo shorts at the Calvin Klein. But bye, bye, bye, bye, bye, bye, bonfire soon. Mein Fuß ist eingeschlafen, aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Unser Thema? Während Bravo Deutschland da draußen irgendwelche Supersternchen sucht, die wir alle spätestens bis zur nächsten Paperchain-Ausgabe wieder vergessen haben, fragen wir uns natürlich, was macht eigentlich Hagen? Hagen sucht die Cocktailbar. Ich glaub, da musst du vorne links. Machen wir uns nichts vor, wir können die Augen nicht davor verschließen, dass Cocktail eigentlich Schwanz heißt. Sie verstehen, was ich meine? Er hat sie leider nie gefunden. Also jetzt auch bei uns. Und Talentierte möchte gern zum Mars. Viel Spaß. Kandidaten 4 heute. Arnulf B. aus Lohn weniger Rode mit Zeit. 99 Luftballons und den besten Barslauf in der Geschichte der wiederverschließbaren Medikflaschen. Bitteschön. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Stimmen Sie für ihn ab, wählen Sie 01212 5419 54 170 und Stimmen brechen Sie uns. Ich habe mich versprochen, cool, oder? Geil. Und sprechen Sie uns 4 aufs Band. Unverschämter und hinterhältigerweise schon zum zweiten Mal dabei. Und so weiter mit seinem Song. Schwan, der im Dämmerlicht des ausgehenden Tages sein Lied singt, das er Elisa, der Möwe aus dem Teich schon nebenan, gewidmet hat. Bitte sehr. Für ihn anrufen und 5 sagen. Und schon sind wir wieder am Ende für diesen Abschnitt. Unser letzter Kandidat für diesen Moment, Kandidat Nummer 6. Vielen auch bekannt als weniger bekannter Backgroundsänger. Mehrfacher Preisträger des unwichtigen Nebenrollen-Oscars. Heute mit seinem Lied Drachen in der Normandie. The mountain must hear the me, thunder will roar. The sound wakes the universe, dragon will soar. Für ihn wählen Sie 01212 5419 54 170 und sagen 6. Sucht ist heilbar. Der zweite Teil von Hagen sucht den Superstar ist zu Ende. Putzen Sie Ihren Spiegel, gehen Sie kurz vor die Tür und stecken einen vergammelten Ast in den Briefkasten Ihres Nachbars. Aber rauchen Sie nicht zu lange, denn der dritte Teil kommt. Deine Freundin weggelaufen. Dein Auto geklaut. Abschlussprüfung durchgefallen. Das ist hart. Härter ist nur einer. DJ Dollar TW. Wenn wir den folgenden Track nicht spielen, haut der uns vielleicht. Davor haben wir ganz schön Angst. Aber echt jetzt. Indianer Ehrenwort. Projekt Takeoff NR6. DJ Dollar TW. Will you show some tricks? Howdy! Als ich gestern durch die Straße lief, sag ich dir, es lief alles schief. Ein Auto hat mich angefahren, ich lief direkt auf der Fahrbahn. Danach kam eine Straßenbahn, sie ist über mich drüber gefahren. Ein Flugzeug krachte in mich hinein, zum Glück hatte ich noch etwas Schwein. Wurde nur vom Reifen weggehauen, doch eines sollte mir alles vergauen. Da kam der Daniel Kübel dreckig, ich kickte ihn natürlich sofort weg. Ich brach ihm seinen linken Arm, den Rest möchte ich euch jetzt wirklich ersparen. Hart, Rotengler. Завела судьбы нашей дорога. Мы выиграли приз, не успев начать игру. Ваши глаза подобны доброму сну. Мы еще стеснялись, когда к вам подходили. Мы глупо улыбались, когда с вами говорили. Мы еще не знали, чем продолжится знакомство. С вами просто мы решили завести беседу. К парапету у нас одиночеству обходили. Сигарету старого тушили, вас не видя чего-то нового, что при знакомого огромного чувства полного, годами искомого. Вот ваши глаза, мы из толпы выделили ваши глаза. Не случайно мы увидели ваши глаза, мы из толпы выделили ваши глаза. Не случайно мы увидели. Стоим на перроне, тыкаю улица ночью, не могу поверить, что останемся с тобой. Наша встреча случайна, случайно расставание, а сам не завею воспоминания. Стоим на перроне, тыкаю улица ночью, не могу поверить, что расстанемся с тобой. Наша встреча случайна, случайно расставание, а сам не завею воспоминания. Я в дискотеке, в клубе. Дым струится клубами, девчонки стучат каблуками. Мы с тобой стоим, танцуем, целую в лоб тебя в губы. Мне хорошо с тобой, душа на честь рвется голубой. Мечте меня тянет, навсегда быть вдвоем. Моей судьбе с твоей судьбой твою талию марка сжимает крепко. Редко такое бывает, случается ты во всем. А лучше других я таких не видел больше. Мы едва знакомы, но ты уже во мне живешь. Мною дышишь, как тобой. Я люблю тебя, я думал, я любил раньше, но понял, что ошибался. Хотя всегда старался не забыть фальши, дальше вглубь тебя уходил, забывая о том, что когда-то было поцелуй долго. Я не хочу отпускать тебя никуда минуты две. Твой запах будоражит меня, я люблю тебя. Стоим на перроне, тыкаю улица ночной, не могу поверить, что останемся с тобой. Наша встреча случайно, случайно расставание, останусь залишь воспоминаниями. Стоим на перроне, тыкаю улица ночной, не могу поверить, что расстанемся с тобой. Наша встреча случайно. Как мы остались вместе, оказавшись снова в далеком детстве, я верил всему. Стал добрым, любил, еще вчера были чужими. Сегодня забыл, что было вчера, что будет завтра, важно то, что сейчас. Нет пути обратно, мы нашли друг друга. Нашли навсегда, навсегда завершились ненужных поисков. Года мне ничего не надо, ты моя награда. Хочу постоянно гладить тебя взглядом, просто обнимать, прикасаться губами. Больше ничего не будет между нами. Ты нежный цветок, я не хочу тебя срывать. Позволь мне просто ароматом дышать. Ты моя душа, мое счастье, надежда. Перешел черту, уже не будет как прежде. Стоим на перроне, тыкаю улицы ночью, не могу поверить, что останемся с тобой. Наша перроне уже немного осталось. Последний раз улыбнуться не получалось. Твои слезы ручьями замерзали на глазах. Мою душу покрывал неизвестность и страх. В лучах солнца над нами плачущего песни теплотой твоих губ согревалось мое сердце, а твой нежный поцелуй проникал в мою душу, затыкал мне уши. Я не слышал ничего больше. Монотонный стук колес уносил меня вдаль. Тело мое проникало, печаль мои глаза покрывала. Вуаль, я не знал, когда увижу тебя, и я снова ждал. На губах моей сладость, нашей любви, в моей голове мысли одни, душа развивалась, депрессия давила. Я знал, что я любил, что ты любила. Hallo, mon amour, schon, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Jean Chantre und mochte, dass ihr euch wohlfühlt hier bei mir. Oh, meine Ballerina ist da draußen, tanzt vor mich. Soeben habe ich den Triada-Clan gespielt mit ihrem Stück Cooles und davor DJ Dollar GW und das stylische Rumgespaste. Wiederum davor Mamba AK Astral mit Retire. Gestern ist mir etwas aufgefallen. Ich saß so an meinem Tisch und wartete, bis die Sonne runterging. Vor mir stand ein Grapefruitsaft, den irgendein anderer dort zuvor abgestellt haben musste. Und als ich mir diesen Grapefruitsaft ein wenig anschaute, merkte ich etwas, das mich jetzt noch beschäftigt. Grapefruit ist ja ein englisches Wort, obwohl ich immer dachte, das wäre eine deutsche Erfindung. Voller Spannung schlug ich im Lexikon nach und stieß auf folgende Übersetzung. Pampelmuse. Ich muss sofort an dich denken, Chica, dich, meine Muse. Dieses Mädchen damals in einer Bar und sage zu ihr, lass uns Liebe machen. Es war eine wundervolle Nacht. Scheikite Babi. Und hier ein Ratschlag vom Meister. Was Frauen wirklich wollen, sind Rückenhaare. Ja, Rückenhaare. Das ist Männlichkeit in Reinform. Oh, ich habe noch versprochen, jemanden diese Sendung zu grüßen. Ihr versteht das. Also, ich grüße dich, mein Schatz Esmeralda. Gina, Julia, Sarah, Kate, Lula, Sonny, Tati, Rachel und Sweetie. Ich liebe dich. Alle. Oh, Beine, verdammt. Beine sind so. Oh, Ladis, ihr macht mich verrückt. Wie ihr sehen und hören konnt, ich komme an, ich kriege sie alle. Von mir konnt ihr noch lernen. Also spitzt die Ohren, wenn ich auf Sendung bin. Und nun, Gerard MC mit Nae. Ich sitze im offenen Fenster, der Wind, du nicht denk dran, wo du bist, was du machst, warum ich dich nicht sehen kann. Ich kann's nicht verstehen, wähl noch immer deine Nummer. In Hoffnung, du hebst ab und alles ist wie früher. Rede noch immer auf die Mailbox und hoffe auf einen Rückruf. Geh noch immer in deiner Klasse und hoffe, dass du drin sitzt. Shit, es ist nicht leicht, dich einfach zu vergessen. Nicht leicht einzusehen, dass du nicht mehr unter uns bist. Ich würde alles dafür geben, wärst du jetzt in meiner Nähe. Würdest du in meinen Armen liegen, könnte ich dir in die Augen sehen. Könnte ich mit dir sprechen, dich erlächeln und vergessen, was zwischen uns passiert ist. Doch du bist nicht mehr am Leben. Du hast mir zwar erzählt von deinem Problem mit deinen Eltern, mit deinem Vater und hast gesagt, dass es dir eh nicht helfen kann. Hast die Tränen weggewischt, getan, als wenn nichts passiert, blaue Flecken ignoriert und andere nichts erzählt. Ich sehe dich jetzt noch im Gedanken, wenn du vor der Schule wartest. Es war alles so perfekt und Heute steh ich vor dem Grab, nur die eine scheiß Party. Wär mir nicht hingegangen? Ich weiß jetzt endlich, dass du es absichtlich getan hast. Weiß jetzt endlich, was die SMS von dir bedeutet, ey Gerald. Zukunft wirst du öfters von mir träumen, Gigge. Ich find's nicht witzig. Ich sechste wach und denk an dich. Red mit dir im Schlaf, bis mich meine Mutter weckt. Ich würd alles dafür geben, wärst du jetzt in meiner Nähe. Würdest du meinen Namen lieben, könnte ich dir in die Augen sehen. Könnte ich in dir sprechen, dich ein Lächeln und vergessen, was zwischen uns passiert ist. Doch du bist nicht mehr am Leben. Ich würd alles dafür geben, ich rein C-Shit. Wärst du jetzt in meiner Nähe? Das Jahr 2000, doch du bist nicht mehr am Leben. Lieb mich oder hass mich dafür. Ich würd alles dafür geben, das ist Rap vom Herz. Wärst du jetzt in meiner Nähe? Komm, ich zeig euch meine Seele. Komm, ich erzähl euch von meinem Problem. Wärst du jetzt in meiner Nähe? Doch du bist nicht mehr am Leben. Die Welt. 10 Shows früher. We as FM. Radio für die Weltstadt. Ja, noch ein Wort an die Polizisten in Stuttgart. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, hä? Kommt da voll lächerlich mit dem kleinen Smart. Macht so voll einen auf Spezialisten, ja? Kramt alles von oben bis unten durch. Sucht sogar in der Sonnenbrille nach Gras. Ey, in der Sonnenbrille. Wo soll ich denn das da reintun, ne? Aber hey, für uns seid ihr nicht gut genug. Die bleiben zwar geil, Mann. O27. Der Untergrund-Talk bei We Us. Mein Gast, oder? Ah, sag mal, spinnst du, du Arsch! Das kannst du nicht. Au! Ja, au, au! Ah. Arschloch, Mann, du mal nix, ey. Ich steig hier mal raus, ich bin jetzt in Chinatown. Und, wird gerade ganz schwindelig. Ich zeig ein Studio, Mikrofon. Warte, und wo er hört. Entschuldigung, dass ich jetzt hier so unterbreche, aber Sie können sich diese und alle anderen Ausgaben auf www.paperjam.devo runterladen. Dankeschön. Ist das wahr? Aber sicher doch. www.paperjam.devo. Ist das wahr? The competition. Die Lyrics gibt's auf www.paperjam.devo. Die Grüße. Grüße an meine Leute in Heidelberg, Speyer, Mannheim, Lodesheim, Obtensheim, Schwenzig, Weinheim, Brandstein, Eberbach, Wilhelmsfeld und Schopenhagen. Ein Gruß wieder Hannover zu Horsche Radio. Lass mal das von euch hören, Jungs. Dasselbe geht auch für die Band und Anspruch. Aber wirklich. Wir armen Fans warten und warten und warten. Kleine Skatepause, ja? Oder? Gruß natürlich auch an Bacon und die gesamte Crew. Und dann denke ich, gute Besserung an Jenny. Und der Holzheim Classic. Ein Gruß an alle Frauen da draußen. Danke, dass es euch gibt. Danke an alle, die uns in Mails anrufen und Vorbeiträge überholfen. Hier nach Pepper Sham den ersten Monat überall lebendig. Das sind wir äußerst geliebt. Gruß an Studiokatze, Slow-Mo, an die Pepper Sham Gemeinde und auch alle anderen. Außerdem schmeißt. Beziehungsweise scheißt auf alle, die eure Kreativität blockieren wollen. Scheißt auf alle, die eure Träume schlecht machen. Und scheißt auf alle, die euch nach Schulterschüssen beurteilen. Paper Champ findet euch so oder so ganz gut. Falls ihr Musik oder sowas in der Art macht und von Paper Champ gespielt werden wollt, meldet euch unter studiofeedback@yahoo.de. Ein Gruß an Artis, die Paper Champ bis jetzt ihre Tracks zur Verfügung gestellt haben. Danke, meldet euch, wenn es was Neues von euch gibt. Paper Jam ist der Movie zu Ende. Am Mikrofon ist nun mal der Unruhe her. Paper Jam ist eine Show vom Unruhe Network. Checkt www.unruhe.dvo. Lebt und macht Liebe und Spaß. Und nun der Wüstenplanet mit Hazardous Hazardous Area. Am Mikrofon bei der Unruhe her. Das war Paper Jam, die Show mit dem Unruhe. Ausgabe 11, geht auf www.paperjam.de um mehr von uns zu kriegen und über die Artists zu erfahren und überhaupt, ja, dann geht's das heute. Also, viel Spaß am Mikrofon bei der Unruhe.